Der andere war natürlich mein Freund mit der roten Nachtmütze. Die beiden Leute waren offenbar schwer betrunken, aber sie tranken immer noch weiter, denn während ich lauschte, öffnete einer von ihnen mit trunkenem Geschrei die Sternluke und warf etwas hinaus, ohne Zweifel eine leere Flasche. Aber sie waren nicht nur bezecht, sondern offenbar auch in einem wütenden Streit begriffen. Es hagelte Flüche, und alle Augenblicke gab es einen solchen Wutausbruch, dass ich dachte, jetzt würde gleich die Prügelei losgehen. Aber jedes Mal wurde der Streit für kurze Zeit wieder beigelegt. Die schimpfenden Stimmen wurden leiser, bis die nächste Krise kam, die dann auch wieder ergebnislos verlief. Am Strande konnte ich das große Lagerfeuer brennen sehen, dessen warmer Schein durch die Bäume fiel. Irgendeiner von den Piraten sang ein altes Matrosenlied nach einer schleppenden Melodie mit einem langen Schnörkel am Ende jedes Verses, ein endloses Lied, das nur aufhörte, wenn der Sänger schließlich die Geduld verlor. Ich hatte es während der Überfahrt mehr als einmal gehört und erinnerte mich noch der Worte: »Nur ein einziger am Leben blieb. Von 75 Mann.« Ich dachte so bei mir selber, es sei eigentlich ein recht trübseliges Lied für eine Gesellschaft, die am Morgen so furchtbare Verluste gehabt hatte. Aber diese Piraten waren nach allem, was ich gesehen hatte, so gefühllos wie das Meer, über das sie fuhren. Endlich kam die Brise. Der Schoner kam im Dunkeln näher an mich heran. Ich fühlte das Kabel wieder schlaff werden und schlug mit einem kräftigen Hieb die letzten beiden Stränge durch. Der Ebbstrom trieb mich beinahe augenblicklich über das Bugspriet der Hispaniola. Gleichzeitig begann der Schoner sich langsam um sich selber zu drehen und mit der Strömung abzutreiben. Ich paddelte wie ein Verzweifelter, denn ich erwartete jeden Augenblick, dass mein Boot kentern würde, und da ich fand, dass ich das Korakel nicht vom Schiff losbringen konnte, so suchte ich jetzt an den Stern der Hispaniola heranzukommen. Endlich war ich aus meiner gefährlichen Nachbarschaft heraus. Aber gerade als ich zum letzten Mal abstoßen wollte, berührten meine Hände ein dünnes Tau, das über die Sternschanzbrüstung der Hispaniola herunterhing. Augenblicklich packte ich es. Warum ich das tat, kann ich kaum sagen. Anfangs handelte ich rein triebmäßig, aber sobald ich das Tau in den Händen hatte und merkte, dass es festhielt, begann meine Neugierde die Oberhand zu gewinnen und ich beschloss, mal durch das Kajütenfenster hineinzusehen. Ich zog mich mit den Händen an dem Tau hoch und als ich nah genug zu sein glaubte, wagte ich es, einen halben Klimmzug zu machen, so dass ich die Decke und ein Stück von dem Innern der Kajüte übersehen konnte. Mittlerweile glitten der Schoner und sein kleiner Begleiter ziemlich schnell durch das Wasser. Wir befanden uns bereits auf gleicher Höhe mit dem Lagerfeuer. Das Schiff redete laut, wie die Seeleute das nennen, wenn die unzähligen kleinen Wellen unablässig gegen die Planken anklatschen. Und erst als ich mein Auge über die Fensterbrüstung erhob, konnte ich begreifen, warum die beiden Wachtposten nichts gemerkt hatten. Aber ein einziger Blick genügte mir. Übrigens dürfte ich auch nur diesen einzigen Blick wagen, da das Korakel unter mir meinen Füßen keinen Halt bot.